Lucky und Fred. Herr Küppersbusch, spielen Sie dieses Gitarrenintro eigentlich selbst? Ja, kann ich. Boah. Nee, natürlich nicht. Der Lucky hat mich nicht mal gefragt. Wobei man sagen muss, dass der Lucky auch ein deutlich besserer Gitarrist als ich bin. Aber Patsch. Wir können natürlich. Sowas, ne, war das. Ich kann nur immer T-Rex haben. Kannst singen? Du kannst jetzt gerne lossingen. Du hattest dir doch einen Text überlegt. Lucky und Fred. Ja, schön, auch komm. Lucky und Fred, Lucky und Fred. Nehmen wir. Weltgeschehen. Wir beginnen jetzt den seriösen Teil der heutigen Veranstaltung. Hier ist der Podcast von Lucky und Fred. Hast du eigentlich vor 2 Wochen die Bunte gekauft? Nein. Hätte ich müssen. Ja. War ich drin? Das weiß ich nicht. Ich habe auch nur die Titelgeschichte gesehen. Aber Titelgeschichte war Familienkrieg bei Gauck. hat seine Frau mehr Verantwortung übernommen im Inland. Doris Schad heißt sie, ne? Was haben die denn, die Gaucks? Also gibt es aus Versehen, ausnahmsweise und gegen die grundlegenden Wirkprinzipien der Bunte irgendeinen Grund für die Geschichte, einen Sachgehalt oder war der nur danach? Patricia Riekel hat gesagt, wenn ich mich mit dem Markwort rumärgere, dann soll es der Gauck auch nicht so schön haben. Irgendwas mit Enkel. Ja, Sauerei. Ja, der ist erfolgreich, unser schlechtester Bundespräsident aller Zeiten, wie ich immer beiläufig einstreuen möchte. Denn sein ewiges Gedrömel seit 5.45 Uhr wird Verantwortung übernommen, führt ja jetzt im Gazastreifen, in der Ukraine, im Irak, überall deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt. Haben wir damals skandiert und meinten das kritisch. Und jetzt ist das so. Ja. Hast du noch Kriegsdienst verweigert? Ja. Gut. Hattest du Verhandlungen? Nee, das war sehr einfach. Ich habe Kriegsdienst verweigert im Dezember 2001. Es gab selten einen praktischeren Zeitpunkt, um zu sagen, nee, Krieg und sowas finde ich jetzt so, Afghanistan und so bin ich nicht für. Mich erinnert das, was wir gerade erleben, daran, also ich finde, dass eine politische Elite oder etwas, das sich dafür hält, da ist Herr Gauck vorneweg, aber auch Frau Merkel, Herr Steinmeier, uns einer nationalen Gewissensprüfung unterzieht, bei jeder Gelegenheit. Also stell dir vor, es ist Gaddafi und Libyen und du machst nicht mit, schäm dich. Oder stell dir vor, es ist Syrien. Oder stell dir vor, du gehst mit deiner Frau nachts durch den Stadtpark und da steht die ISIS. Ja. Und du sagst, Mensch ISIS, tolle Sache, hier nimm meine Frau, ich bin Pazifist. So soll ich mich jetzt schämen. Dazu muss man erstens sagen, die richtige Antwort in der Kriegsdienstverweigerung, ich hatte noch diese Gewissensprüfung und zwar gleich 3 Durchgänge, weil sie mir nicht geglaubt haben, ist, ja natürlich werde ich Nothilfe und Notwehr leisten und natürlich wird es mein Gewissen unfassbar belasten, also wird es mein Leben ruinieren, wie auch das meines Opfers wahrscheinlich, dann eher in physischer Hinsicht. Also der eine Punkt ist, wieso jetzt bei jeder Gelegenheit Gewissensprüfung, wollen die uns über so einen Punkt drüber schleifen, wo wir sagen, ja, nee, wir sehen es ein, man muss dann rumballern? Tabu. Wie Frau von der Leyen schon sagt, es geht hier um Tabus. Ja. Und daraus die zweite Frage, haben wir denn unser Gewissen erforscht, was wir neben den ruhmreichen Verdiensten der deutschen Waffenindustrie an ruhmreichen Verdiensten der deutschen Friedensindustrie zu bieten haben? Friedensindustrie macht keinen Umsatz, würde ich sagen. Ich schlage mal vor, Wandel durch Annäherung. Egon Bahr, Willy Brandt. Exportschlager. Ja. Also ohne dem wäre uns womöglich schon beim ersten Kalten Krieg alles um die Ohren geflogen. Das stimmt natürlich. Ich sag mal, Zivildienst. Absolut. Bin ich immer noch für. Ich finde es einen Skandal, dass dieser Wehrdienst ausgesetzt wurde und damit auch der Zivildienst. Also ich finde, man hätte sich sehr locker darauf einigen können. Mit dem Punkt kannst du in die AfD. Aber auch in weite Teile der Union. Entschuldigung. Asylrecht. Also, Lucky, es klingelt an der Tür, du gehst ran, da steht deine Nachbarin mit blauen Augen, Tränen in den Augen und zittert und sagt, mein Mann, das Schwein verprügelt mich. Was ist deine Reaktion? Erstmal Frau reinziehen, Tür zu. Nein, nein, ganz falsch. Du sagst, Oma Uschi hat noch eine Wumme, hier nimm mit, baller rum. Entschuldigung. Das ist die Reaktion der deutschen Politik auf die Nöte der Jesiden im Irak. Die sagen, hallo, es ist ganz schrecklich, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und wir sagen nicht mal hier, Jeside, hast du eine Wumme und Baller rum, sondern wir sagen, da sind so ein paar Hooligans, die wir eigentlich nicht mögen, die sind bei uns sogar verboten, Kurden, aber diese Rockergang rüsten wir jetzt mit ein bisschen Altmetall von der Bundeswehr auf und die ballern auf deinen Mann. Herr Steinmeier ist ja rechtzeitig noch eingefallen, dass es natürlich sein könnte, dass die einen Kurden die Waffen an die anderen Kurden weiterreichen, die sich dann gegen die Türkei richten, was auch insofern blöd wäre als NATO-Partner. Aber die sind doch alle tot. Kurt Felix, Kurt Jürgens. Ich setze nochmal an. Und dann würde das heißen, da die PKK bei uns ja unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, so wie übrigens auch Gregor Gysi, jetzt nicht mehr. Wie hat er es rausgeschafft? Er hat geklagt. Ich dachte jetzt, weil er gesagt hat, wir müssen die Kurden mit Waffen beliefern. Ah, clevere Idee. Das spricht für Auslandseinsätze der Linkspartei. Weil dann würde der Verfassungsschutz sagen, nee, im Irak finden wir die gut. Ja. Und sie kriegt die Linkspartei. Ich möchte darauf eigentlich gerne hinaus, dass es sinnvoller wäre, die Wummen gleich bei uns in der Fußgängerzone zu verteilen. Da könntest du Probleme mit der Scharia-Police kriegen. Das ist nicht verboten in der Scharia. Da ist so Titten zeigen und unkeusche Gedanken, Alkohol trinken und sowas verboten. Ah, aber Waffen ist okay. Ich habe gedacht, es wäre Jan Böhmermann. Die Scharia-Police. Ich bin voll enttäuscht. Also das ist wirklich versprengte Psychopathen mit Religionsfimmel erst auf diese Idee kommen müssen. Zeigt das Darben der deutschen Comedy. Ist aber nah dran. Also ist ja tatsächlich eher so als PR-Aktion gedacht gewesen. Mhm. Und hat auch tatsächlich alle üblichen Verdächtigen aus der Reserve gelockt, inklusive NRW-Innenminister Ralf Jäger, der Wuppertaler Türkenjäger, wie ich ihn jetzt mal nennen möchte, der direkt gesagt hat, also es geht so nicht, dass hier Leute rumlaufen, auf deren Westen Scharia-Police steht. Das ist ja Amtsanmaßung, hinterher werden die mit der Polizei verwechselt. Stelle ich mir auch lustig vor an Karneval, wie er das da durchsetzen will, wenn plötzlich Schutzleute da rumlaufen. Das ist Paria Scholizei. Interessanter, exzellenter Artikel im Berliner Tagesspiegel. Die Heilsarmee besucht seit Jahr und Tag mit Sang und Klang, ich kann die Gitarre, komm, sagt es allen weiter, ruft es in jedes Haus hinein. Gleich nochmal holen. Die Reeperbahn und verteilt da Traktätchen und sagt dem sündigen Hurenbock, na, na, na, ob das der liebe Gott so gerne sieht. Müsste nicht Ralf Jäger hier durchgreifen und Olaf Scholz sagen, hör mal, kleines Dickerchen, du religiöser Überdulder, das geht dann auch nicht. In unseren Fußgängerzonen stehen immer Menschen, die den Wachturm hochhalten. Die Jesus-Omi in Dortmund am Westen-Hellwig, weltberühmt. All diese Menschen hat Ralf Jäger jetzt verboten. Ja, aber alle diese Menschen kriegen von Joachim Gauck auch eine Wumme. Da macht Heilsarmee doch dann wieder Sinn. Kurdische Heilsarmee. Die Heilsarmee ist ja mal für die Schweiz beim Eurovision Song Contest angetreten, letztes Jahr. Das ist schön. Die, und? Nein, echt? Ja. Auch in vollem Ornat? Durften aber nicht Heilsarmee heißen und durften ihre Uniformen nicht anhaben. Mhm. Sehr erfolglos auch. Es gibt auch eine Gitarre spielende Nonne, die so verarscht, also Dominique, Dominique, la la la, eine belgische Nonne, die tatsächlich von, das war ein Weltet und es hat sich alles ihr Orden eingesteckt. Und dann kam aber der belgische Fiskus und sagte, naja, also auf deinem Namen sind ja hier Millionen Plattenverkäufe, das macht die und die Steuerzahlung. Und da hat ihr Orden gesagt, ja, das ist jetzt nicht unser Problem. Wovon die Frau völlig verarmt ist und aus dem Orden ausgeschieden ist. Und ja, was die Sache nochmal aus Sicht der katholischen Kirche sehr erschwerte, mit ihrer Liebsten zusammenlebte. Ah. Das ging, da gab es dann auch keinen Rückweg in den Orden und sich umgebracht hat. Nimmt ein bisschen die Freude an diesem sehr Du grenzt mich jetzt ja ein bisschen aus in der Erzählung, ja. In der langen Version schneiden wir da übrigens alle Titel, die wir angesprochen haben, spielen wir voll aus. Spielen wir voll aus, genau. Aber dieses Ende des Pazifismus, das ja nicht nur in der Linkspartei sich jetzt Raum bricht, auch Rupert Neudeck, der ja eigentlich eher unverdächtig ist, irgendwelche militaristischen Gedanken zu hegen und zu vertreiben, hat gesagt, ich möchte nicht, dass Menschen sterben für die Reinheit meiner Philosophie, meines Pazifismus. Ja, ja, das ist eine klassische Kriegsdienstverweigerungsprüfungssituation, wo du dann sagen sollst, ja, und da oben ist der russische Bomber, war es bei mir noch. Und ich sitze zufällig im Stadtpark und habe, das ist nun oft so, wenn ich zufällig im Stadtpark sitze, eine Flak dabei. und musste dann sagen, ja, also wenn jetzt da oben ich 3 Menschen töte und verhindere, dass in dem Falle Essen war's, ausgelöscht wird, dann aber mein Gewissen. Wir sind überhaupt nicht in dieser Situation. Wir haben bisher aufgenommen 20.000 Menschen aus Syrien in 3, die Zunge scheut sich es sozusagen, Tranchen, 5.000 und dann nochmal 10.000. Die Warteliste ist über 80.000. Du musst selber Syrer sein, in Deutschland leben. Du musst nachweisen, dass der Mensch, den du hierher holen willst, dein Verwandter ist, auch in einem bestimmten Grad. Und dann kommt die deutsche Behörde und macht bei dir eine Bonitätsprüfung. Und du musst ungefähr 3.000 Euro im Monat nachweisen über den Durst, dass du dann den du frecherweise aus dem Bürgerkrieg rettend hier reinholst, auch durchfüttern kannst. In Bayern noch Bonustrack, du musst auch Krankheitskosten übernehmen. Das heißt, wenn da eine schlimme Erkrankung kommt, die dann schnell Millionen kosten kann, kannst du es gleich sein lassen. Hat zum Ergebnis, dass nur superreiche Menschen aus Syrien, die hier leben, das ist Architektennachzug. Das ist die Wahrheit über. Ich bin da in keiner Kriegsdienstverweigerungs. Es gibt ständig Konflikte auf der Welt und es gibt ständig die deutsche Antwort, ja, wir nehmen euch nicht. Seht mal zu, wie ihr bis in den Transit des Frankfurter Flughafens kommt. Ja, also. Wir haben auch parallel aus dem Zivildienst keine Institution gemacht, die vielleicht auch mal im Ausland sagt, okay, wir leisten hier zivile Dienste. Wir versorgen die Leute mit Wasser, mit Essen. Ein österreichischer Grüner kann Hubschrauber mieten und da Volvic-Flaschen rauswerfen. Das schafft die ganze Bundeswehr nicht. Das ist doch albern. Völlig richtig, was du sagst zum Asylrecht. Also da müsste viel mehr passieren, da müssten viel mehr Leute hier hinkommen. Aber ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, im Zweifelsfall der Bundesinnenminister. Es kann ja jetzt auch nicht Sinn der Übung sein, hier diese Leute komplett rüberzuholen. Da wäre die sollen schon in ihrer Heimat auch in Frieden leben können. Genau, er hat gesagt, das sei ja ein hässlicher Triumph für die Terroristen, wenn man jetzt die Jesiden da rausholen würde. Und ich stell mir vor, wie ein Schweizer Politiker 1943 gesagt hätte, na, das wäre aber ein böser Triumph für die Nazis, wenn wir jetzt die Juden retten würden. Der Spruch ist, du musst ihn nur einfach mal 60 Jahre oder vor eine andere Kulisse stellen, diesen dummen Spruch, dann merkst du, wie unfassbar zynisch das ist. Die haben natürlich Angst vor dem Ausländerhass-Wahlkampf, mit dem AfD jetzt schon Erfolge feiert. Und der CSU fällt vor lauter Verzweiflung nur noch Maut, Maut, Maut ein, weil die haben im Laufe der Jahre verlernt, so richtig ausländerfeindlich zu sein. Wahrscheinlich wegen der Einkaufspolitik von Bayern München. Aber ist das denn eine Entweder-Oder-Frage? Also kann man nicht sagen, ja, wir bieten denen jetzt erstmal ein Obdach, eine Zuflucht und sorgen gleichzeitig dafür, dass da unten mal so ein bisschen Ordnung wieder reinkommt, indem wir zum Beispiel so eine Saddam Hussein-ähnliche Figur da einsetzen, da herrschte wenigstens Zucht und Ordnung? Ja, das war ja auch das allererste, dass dieser Maliki da weg musste. Ich meine, dass wir nicht meiner Nachbarin nicht Obdach angeboten haben, gesagt, komm mal erstmal zu uns rein und da ist das Telefon und wenn du nicht bei uns sein magst, Frauenhaus und da ist das Auto. Wenn ich das getan habe, kann ich sagen, so, und jetzt muss ich möglicherweise sogar Gewalt anwenden. Ich würde natürlich die Polizei anrufen, da sagt dann Demisier und Gauck und merken die Polizei, das ist doch die Bundeswehr. Und dann würde ich im Zweifel eben auch sagen, so, und jetzt wütet da drüben dieses Arschloch, das Gewalt angewendet hat, geht hin und neutralisiert den Burschen, also sperrt ihn ein. Klar, aber doch nicht, bevor ich nicht das human Nötige gemacht habe. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Und deswegen sind wir nicht in einer Kriegsdienstverweigerungsverhandlung, sondern wir sind eigentlich in der dringenden Notwendigkeit zu sagen, welche friedlichen Tugenden haben wir denn ausprobiert? Ja, anhängig der Frage, wo ist eigentlich die Ordnungsmacht in dem Fall? Also wäre das nicht mal so ein klassischer Fall für die UNO? Also dieses Rufen nach UNO, das klingt für mich zu sehr nach Putin. Hast du eigentlich auch das Gefühl einer maximalen Kriegsmüdigkeit, also nicht nur aktuelle Konflikte, die überall stattfinden und mit bereits stattgefunden habenden Konflikten gleichgesetzt werden, sondern auch das Zelebrieren von Jahrestagen dieser bereits stattgefunden habenden Konflikte. Das summiert sich ein bisschen. Ne? Also jetzt gerade 100 Jahre Erster Weltkrieg, 75 Jahre Zweiter Weltkrieg. Ich bin sicher, wir finden noch irgendwas. Wir machen ja gerade den dritten. Nein, machen wir nicht. Klar, ich habe das in Geschichte alles 10-mal durch und auch mit den Lebenserinnerungen meiner Eltern noch. Das lappt ja dann noch, die haben ja das noch miterlebt. Andererseits denke ich, ja, wenn das so die Gelegenheit ist, wo man das denen, die das noch nicht wissen, alles nochmal erzählt, dann in Gottes Namen Guido Knopp, rockt das Haus. Für mich ist es das erste Mal, dass der Erste Weltkrieg tatsächlich nochmal irgendwie so medial stattfindet und sowas. Zweiter Weltkrieg habe ich, glaube ich, bei jedem durch fünf teilbaren Jubiläum, Beginn, Ende, sonst was, immer wieder mitbekommen, auch in der Schule tausendfach. Und Erster Weltkrieg, der, wenn man es mal so betrachtet und ein bisschen neutral, ein bisschen zynisch sagen will, der interessantere Konflikt, die spannendere Geschichte eigentlich so. Also du bist so ein bisschen vom Standpunkt des Fußballfreundes, sagt. Ich bin gar nicht Fan einer der Mannschaft, ich möchte ein schönes Spiel sehen. Ja. Also willkommen in unserer Weltkrieg-Gourmet-Runde. Also es ist, man sieht halt vorher diese ganzen Schachfiguren da auf dem Feld stehen und nahezu zwangsläufig, oder andere Historiker sagen ja jetzt nicht ganz so zwangsläufig, aber irgendwie, es passiert was. Es ist nicht einfach nur ein Irrer, der jetzt den Rest der Welt übernehmen will. Was sagst du zu der These, die zuletzt auch zu lesen war? Eigentlich war das ein 30-jähriger Krieg, einer? Ist auch eine interessante und gar nicht mal so unplausible Geschichte, weil das eine natürlich das andere bedingt. So. Bringt uns in eine Höllendebatte über den Versailler Vertrag, ja. Wo man dann ganz schnell sagt, oh, so ähnlich haben die Nazis ja auch argumentiert, dass das eigentlich sein musste, der Zweite Weltkrieg, weil ja der Erste. Interessant finde ich, dass es unsere Geschichtsbetrachtung sich tatsächlich fokussiert auf den Bewegtbildbereich. Also aus deutscher Perspektive wäre ja, gerade für auch für aktuelle Konflikte oder für ein Thema wie die Wiedervereinigung oder wie ein Thema für Europa, warum wären diese drei Einigungskriege im 19. Jahrhundert hochinteressant? Da gibt es noch kein Bewegtbild von, ja. Weil es eben 66, 68, 70, 71 lag. Also sind die irgendwie weg, so wie auch Bismarck weg ist. Und ja, jetzt gibt es zumindest noch mal, indem das Wilhelm II., dieser also zumindest hochneurotische, wenn nicht auch ein bisschen bekloppte, Staatschef ja vorher Bismarck ausgehebelt hatte, wird dann nochmal so reingestrahlt. Dann hat man immer die Versuchung, Parallelen zu ziehen. Also sind das jetzt auch Schlafwandler, die so aus Versehen mit Putin in den europäischen Krieg stolpern? Ich mag's. Also es ist mir tatsächlich lieber als zum Beispiel Dschungelcamp. Also wenn du die Wahl hast zwischen einem Weltkrieg und dem Dschungelcamp, nimmst du den Weltkrieg? Nicht als Teilnehmer. Da möchte ich nicht missverstanden werden. Ich würde ehrlich gesagt an beidem nicht teilnehmen wollen. Ich könnte jetzt kaum sagen, was schlimmer ist, aber wenn die Alternative wäre, sonst Weltkrieg, du kannst es nur verhindern, indem du in den Dschungel gehst, sehe ich mich, ich habe ja Zivildienst gemacht, ich bin mehr so dieser sozial devote Typ. Ich sehe aber auch Ronald Schill lieber bei Promi Big Brother, wenn es denn sein muss, als irgendwo als General. Definitiv, also gefreiter Bauch. Irgendwo, wo der Macht haben könnte. Ja. Mein Opa hatte einen Brieföffner. Der war gearbeitet aus dem Splitter einer Hülse von einer Granate. Und da hat er rein ziselieren lassen, Cambrai 1916. Den hat er am Arm gehabt vorher. Okay. Er konnte den Arm nicht mehr bewegen, aber wenn er den hätte bewegen können, hätte er mit dem Teil Briefe aufmachen können, wo drin steht, es gibt keine versehrten Rente. War eine schöne Zeit. Es bringt uns aber zu einem interessanten Internetprojekt, über das ich noch kurz sprechen wollte. 1418.de, ausgeschrieben 1418. Mhm. Da hat ein mutmaßlich junger Mann namens Julian Finn die Notizen seines Urgroßvaters aus dem Ersten Weltkrieg aufbereitet und postet die jetzt halt 100 Jahre später. Mhm. Der Mann ist direkt zu Beginn des Krieges eingezogen worden oder hat sich, glaube ich, freiwillig sogar gemeldet, ist halt mit großer Motivation in den Krieg gegangen und so diesen Umbruch von diesem Hurra zum Oh mein Gott, wo sind wir hier gelandet, den man auch in der Literatur natürlich schon im besten jetzt Neues, genau, Remarque, Hemingway. Aber das halt nochmal zu sehen in einem nicht fiktionalen Text, sondern wirklich in einem ganz originalen Text, das ist sehr spannend. Dann war das Leben von Walter Kempowski nicht umsonst. Echolot. Ja. Das ist ein bisschen seine Methode. Genau. Ja, fein. Also hier empfiehlst du? Anempfohlen, ja, 1418.de. Okay. Medien. Im Internet wurde die Debatte geführt, ob man im Internet die Bilder von Hinrichtungen zeigen sollte oder im Fernsehen. Hätte man eigentlich vor Internet gesagt, irgendwo auf der Welt wurde die Debatte geführt. Im Internet, das ist die präziseste Ortsangabe, seit irgendjemand gesagt hat, im Universum. Ja. Also ich finde diese Bilder von Hinrichtungen, um das zu sagen, ich bin dann tatsächlich der Versuchung erlegen, als Spiegel.de so ein Bild aus dieser Sequenz hatte und ich sah, dass es die Qualität hat, die dummerweise mein neues iPhone ja auch liefert, also gestochen, scharf und sendefähig und dachte, ich möchte es jetzt bitte, also Spiegel hat auch einfach nur Standbilder daraus abgeklammert. Ich möchte das nicht sehen. Zum einen möchte ich einfach nicht sehen, wie irgendwelche Leute sterben. Und es ist ja die Absicht. Also du musst ja dann schon fast zynischerweise den Gedanken nachvollziehen, hätte der das gemacht, wenn es keine Kamera gäbe. Genau. Das ist quasi eine Erniedrigung des Opfers, ist sehr bewusst, das zu machen. Und das immer zu wiederholen, ist im Prinzip nochmal auf den Leichnam draufpissen. Der Journalist, der da ermordet wurde, war angeblich bei dem letzten Hinrichtungsvideo im Hintergrund schon zu sehen. Und bei diesem Hinrichtungsvideo war im Hintergrund jemand anders zu sehen. Das heißt, der Islamische Staat folgt eigentlich dem Prinzip Denver Clan oder Dallas und hat immer schon Cliffhanger im dunkelsten Sinne des Wortes. Und dann nächste Folge, sind wir mal gespannt. Ich finde da reine Faktenberichterstattung, wirklich dröge vorgelesene dpa-Meldungen ausreichend. Ja, und mir ist auch bei diesen Bildern oder eben nicht Bildern, ich wollte sie nicht sehen, nochmal in den Sinn gekommen, zum Beispiel Schleier entführt im Unterhemd. Auch das ist ja eine nächste maximale Erniedrigung gewesen. Da hat es auch jeder gesagt. Und wir sollten diese Bilder auch heute nicht, obwohl sie irgendwie Zeitdokumente sind oder sowas, ich finde, wir brauchen die Bilder nicht, wir können die auch wegpacken. Und das heißt, man hätte halt dieses Saddam im Erdloch, hätten die Amis auch nicht zeigen dürfen. Ja. Es sei denn, er hätte diese Bilder von sich selbst in der Soundcloud gespeichert. Dann müsste man schon sagen, ja, Hussi, so doof darf man nicht sein. iCloud meinst du? Soundcloud sind ja wir. Soundcloud sind wir. Ja, hallo Soundcloud. iCloud ist das, wo man jetzt besser keine Fotos mehr reinlädt. Ja. Ist auch. Wo hast du deine Pornobilder? Das scheint beruflich nötig zu sein, dass man von sich Nacktaufnahmen anfertigt. Also wenn es sexuell nicht nötig ist. Das ist ja die These, die Franz Josef Wagner vertreten hat in einem spektakulären Brief, in dem er erst sagt, Polarforscher und Soldaten, da ist es okay, wenn die Freundin zu Hause Fotos von sich macht und die dem schickt. Bei Schauspielerinnen ist das aber reiner Narzissmus. Auch wenn der Freund der Schauspielerin vielleicht noch mehr Wochen im Jahr unterwegs ist und man sich gegenseitig nie sieht. Es ist für Wagner, wenn Schauspielerinnen sich nackt fotografieren, ist das Narzissmus. Mhm. Wenn das Freundinnen von Polarforschern und Soldaten machen, ist es eine Geste größter Liebe. Als in Großbritannien die Marineschiffe ablegten, die zu Ehren und zur Amtsrettung von Margaret Thatcher den Falklandkrieg führten, standen an den Kais die Gattinnen, Freundinnen, Verlobten, Fiancés von Soldaten und die eine oder andere hob ihr Hemd. Und niemand hat diese Bilder so begeistert gezeigt wie die Bild-Zeitung natürlich. Und heute erklärt Franz Josef Wagner, warum. Ich glaube, entweder war das schon eine Marketingnummer oder es ist ab sofort eine. Also Starlets, irgendwelche Künstler, die schon lange kein Kinoangebot mehr hatten, sagen, ich könnte doch mal irgend so einen Hacker anrufen und dem meine Nacktbilder schicken und dann bin ich ja beim Gespräch. Dafür trittst du jetzt so eine zynische Meinung, die auch immer mal wieder aufgekommen ist, der ich mich aber nicht anschließen würde. Musst du nicht. Ich habe auch unabhängig davon, ob du mir zustimmst, recht. Dazu bin ich bereit. Okay, ich finde, für diese Promi-Bilder gilt im Prinzip genau das Gleiche wie für die Bilder der Hinrichtung. Wir sollten uns das nicht angucken. Beide verfolgen irgendeine Art von Strategie. Ja, und in diesem Fall ist es halt die Erniedrigung von Frauen. Und das weiß ich nicht. Die haben sich ja nackt fotografiert. Aber zu welchem doch Zweck? Nicht für die Öffentlichkeit. Ich weiß es nicht. Ich belasse es, also ich für meine Person sage, ich möchte es nicht so gerne sehen. Ansonsten gab es im Internet noch den Tribut für Robin Williams, wo Menschen auf Tische gestiegen sind. Wie kam die Oscar? Ja. Im Tagesthemen. Fand ich ungeheuer bewegend. Also zum einen hatte Robin Williams einen Platz irgendwie in meinem Leben. Ich habe das in meinem Blog aufgeschrieben. Der hat mich begleitet so die letzten 20 Jahre. Zum anderen fand ich das toll zu sehen, wie viele anderen Menschen auch von ihm begleitet wurden. So dieses Gefühl hatten, irgendwie so eine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen und das mit einer sehr einfachen Geste. Es ist eine meiner Lieblingsfilmszenen, die hat mich geprägt wie kaum eine zweite, glaube ich, in Dead Poets Society, wenn die Schüler am Ende alle auf den Tischen stehen. Das ist für mich so. Es ist so die Definition von Pathos. Das ist das, was ich mir im Leben immer gewünscht habe, irgendwie dann das so aufzustehen. Und dann, es ist ja irgendwie so ein bisschen Spartakus-mäßig, ja. Aber irgendwie auch anders. Und diese einfache Geste zu nehmen und einfach als stummes Tribut zu verwenden Und es ist halt einfach so passiert. Irgendjemand hat angefangen und dann haben es immer mehr Leute gemacht und es ging durchs Netz und es war einfach, bis die etablierten Medien es dann aufgegriffen haben und so drüber geschrieben haben, dass das jetzt alle machen und sowas. Aber das war so eine völlig ziellose Aktion. Das fand ich sehr schön. Einfach das mal, ohne dass es um irgendwas ging, dass es irgendwie um Aufmerksamkeit ging oder sowas, sondern es ist einfach nur als Geste der Dankbarkeit oder auch der Traurigkeit einfach so. Ganz anders als Ice Bucket. Oh, ich kann es nicht mehr haben. Ja. Also ich hoffe, es ist viel Geld für die Krankheit, die da ursprünglich unterstützt werden sollte, zusammengekommen. Jetzt lass mich bitte. Es eskaliert auch. Jetzt hat sich schon einer mit Stickstoff beschossen und ich musste schon Kai Diekmann mit ansehen. Oh Gott. Automobiles. Ist dir der Dienst Uber Pop bekannt? Uber Pop nicht. Das Uber ist das Taxi-Ding. Genau. Ja. Und die haben halt irgendwie so zwei Dienste. Das eine ist, wo du einfach Limousinen bestellen kannst oder so Fahrer. Und beim anderen ficken? Und, nee, beim anderen bestellst du dir Leute, Zivilisten würde man sagen, die entweder eh gerade unterwegs sind, aber eher die fahren, um dich mitzunehmen. Also jetzt nicht so im Sinne einer Mitfahrgelegenheit, sondern im Sinne von, ich habe zwar nicht mal einen Taxischein, kann also nicht Bundesaußenminister werden, würde aber trotzdem gerne für Geld hier durch die Gegend kurven. Aha. Und das ist jetzt verboten in Deutschland, wie ich finde, zu Recht. Mhm. Also man kann in Deutschland sich ja aufregen über dieses Gildewesen immer. Ja. Wenn es darum geht, hier irgendwie Meisterbrief und sowas, das wirkt alles immer so ein bisschen mittelalterlich, aber auch für eine gewisse Qualitätssicherung. Jein. Also normalerweise brauchst du ja einen Personenbeförderungsschein und machst eine Taxiprüfung. Ja. Und das scheint so gut zu funktionieren, dass in Dortmund vor einigen Jahren noch der Taxi Plus eingeführt wurde. Und der Taxi Plus unterscheidet sich vom Taxi dadurch, dass das auch stimmt. Dass der also wirklich weiß, wo der beste Hellweg ist. Oder nicht den goldenen Dortmunder Taxi. Ich glaube, die Dortmunder Taxifahrerprüfung nach meiner langjährigen leidvollen Erfahrung besteht daraus, dass da eine Kommission sitzt, die den Probanden fragt, kannst du den Satz sagen? Und dann sagt der Proband den Satz, mit dem er durch ein langes und erfolgreiches Berufsleben kommen wird. Der heißt, du sage, ich fahre. Und dann kriegt er eine Taxilizenz. Früher musste man ja den ganzen Stadtplan quasi auswendig kennen. Heute geht doch reicht nicht, es, ein Navi bedienen zu können. Obwohl ich in Bonn auch schon auf Taxifahrer gestoßen bin, die nicht mal das konnten. Ja. Mich irritiert es, dass sie das meinen, sie könnten es während der Fahrt. Ja. Da würde ich schon mal gerne sagen, junger Mann, jetzt konzentrieren Sie sich auf den Verkehr, das Öl umrühren mache ich. Dieses Uber jedenfalls ist jetzt verboten, das scheint die Firma und die Leute, die es machen, aber nicht zu interessieren. Das hätte man in Deutschland verboten. In Deutschland verboten, ja. Gut. Das kann ja jeder machen. Also mein Problem mit dem Ding ist eher, ich würde niemals bei irgendwelchen wildfremden Leuten da ins Auto steigen. Aber es ist vielleicht... Ja, so spricht der Bürgersohn. Mit Fahrgelegenheit brauche ich nicht. Wir haben getrennt, wir haben 3 Stunden in 3 Linden gestanden, um aus Berlin wegzukommen. Ja, guck, würde ich alles nie machen. Mitfahrzentrale, die Vorstellung da irgendwie. Habe ich gemacht. Ja, du konntest auch jemandem im Auto zu sitzen. Der Kumpel André Torwart hat einen erwischt. Der ist von irgendwie Emden, was seine Heimat ist, Friesland, nach Köln gekommen, uns besuchen. Und er hatte so einen von Montagsdemos, der im 4,5 Stunden Chemtrails und der Führer sitzt in der Reißflugscheibe Haunebu unter Neuschwabenland und Weiher, Ken Jebsen ist mit dabei und Jürgen Elsässer auch und der blutete aus so an, als er in Köln ankam, der arme André. Ja, guck. Ja, das möchte ich nicht. Wenn du rechtzeitig buchst, kriegst du bei der Bahn ein Ticket für 20 Euro. Ja gut, wer bucht schon rechtzeitig? Ich bin ja auch... Couchsurfing und sowas gibt es ja jetzt auch schon professionalisiert, Airbnb. Mhm. Manche Leute verlassen ihre Wohnung in Berlin zum Beispiel oder San Francisco, New York, ziehen, weiß ich nicht was, in die Garage und sowas und vermieten die eigene Wohnung dann gewinnbringend halt an Touristen. Beides sorgt bei mir wieder für Ekelpickel. Mhm. Zum einen irgendwie in so einer Wohnung zu wohnen, die jemand anderem gehört. Und Leute in meiner Wohnung wohnen zu lassen. Ja, aber ich meine, die ganzen WGs funktionieren so. Das ist ja ich habe auch das WG-Leben gehasst. Ich bin vielleicht einfach nicht geschaffen für sowas. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es ja mit dem Fundi zu tun. Du hast ja bestimmt in der WG gewohnt früher, oder? Ja, 80. Aber es waren nie so ideologische Projekte. Das war dann schon, du musst das Geld mitbringen und dann Teil der Flurwoche machen. Und den Leuten da nicht auf die Nuss gehen. Es war eine WG in Dortmund an der Burgholzstraße, das waren außer mir alles DKP-Mitglieder und die hatten gewissen Missionsdrang. Also da war schon auch die stalinistische Scharia-Polizei unterwegs. Das finden wir jetzt nicht gut, dass du so die Tür zu hast und dich von der Gemeinschaft ausschließt und so. Und dann musste ich mit zum UZ-Pressefest in der Westfalenhalle und ich hatte so die Fresse dick und dachte, wenn ich dieses Zimmer in der WG nur habe, weil ich hier diesen ganzen Kommunistenfolklore mitmache, dann nehme ich aber einen 100-Mark-Schein, um den eigens aus der DDR angereisten Bratwurstverkäufer aus Thüringen die Bratwurst zu bezahlen. Und das war unmenschlich von mir, weil es... So oft hatte man sowas damals nicht in der Hand und er musste mir 98 Mark zurückgeben. Das war nicht anständig von mir. Innenpolitik. Ich wollte noch die Frage stellen, ob wir nicht Patrioten werden sollten. Ja, Verfassungspatriot meinst du damit? Ja, also Hintergrund ist der, dass also aus den USA jetzt zum Beispiel nicht so die coolsten Nachrichten rüberkommen. Mhm. Da werden einfach mal so schwarze Jugendliche von weißen Polizisten erschossen. Anschließend gibt es mittelschwere Unruhen, das Militär fährt auf oder militärisch gekleidete Polizei. Ja, diese, wie heißt das denn, der Staatsschutz oder so ähnlich. Nationalgarde. You name it. Sehr schöner Tweet eines US-Soldaten in Afghanistan, der kommentierte, beim Einmarsch in Kabul hatten wir schlechtere Ausrüstung. Also Amerika hat uns einmal mehr auch mit der ganzen NSA-Affäre, auch mit der großen Wurstigkeit, auch mit dem, wir haben keinen Bock mehr, führt ihr mal unsere Kriege vor Augen geführt, dass höchste Zeit ist für eine schwere Pubertätskrise. Die haben uns ja alles beigebracht und geschenkt, von Care-Paket bis freiem Rundfunk, nach dem Krieg und haben uns diese Werte gegeben, auch vermittelt zum Beispiel durch Nürnberger Prozesse. Und jetzt haben wir das alles sehr schön verinnerlicht. Wir reden jetzt über die deutsche Bevölkerung und sagen den maßstabsetzenden Eltern, um in dem Pubertätsbild zu bleiben, hör mal, ihr lebt ja nichts von dem, was ihr uns erzählt habt. Ihr macht ja alles falsch, gemessen an den rigorosen moralischen Maßstäben, die ihr uns mühevoll vermittelt habt. Da muss man sich entscheiden. Und Frau Merkel hat zum Glück entschieden und sagt, ja, nee, okay, dann geben wir die Werte auch auf. Puh. Ja, Deutschland ist das beliebteste Land in der Welt, eines der erfolgreichsten. Das wäre jetzt eigentlich so der Zeitpunkt, wo man sagen könnte, wir sind das südlichste Land Skandinaviens, mhm. Wir sind wirtschaftlich erfolgreich und haben aber auch einen gewissen Wertekatalog, stehen moralisch für das ein oder andere ein. Zum Beispiel, liebe Syrer, kommt mal alle her, so wie Schweden das gemacht hat. Es ringt mir, ja, also Schweden hat mehr Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien aufgenommen als Deutschland in der absoluten Zahl. Obwohl Schweden ein Zehntel unserer Bevölkerung hat. Also das ist schon ein Maßstab. Also da verstehe ich dann auch, dass Dänemark, Norwegen, die Niederlande zum Teil auch, Schweden, dass die bei UNO-Missionen mitmachen, weil die eben sagen, die humanistische Hausaufgabe haben wir gemacht vorher. Ja, ich würde dir gerne beipflichten und mir ringt es auch Respekt ab und es freut mich auch, dass egal, was die Kriegstreiber reden, die nächste Umfrage dann wieder sagt, ja, aber 70% der Deutschen sind dagegen, gegen Waffen austeilen, gegen noch an dem Krieg teilnehmen, noch an jedem. Ich habe nicht den Eindruck, siehe jetzt auch dieser einsame Beschluss von Obama, dass er jetzt eine Koalition von 10 Nationen gebildet hat, wo wir mitgeteilt bekommen, dass wir mitmachen. Ich traue unserer aktuellen Bundesregierung leider nicht zu, dass sie da sagt, das geht jetzt mal nicht. Ja, ich wüsste aber auch nicht, wem ich es zutrauen sollte. Also welcher Partei, welchem Flügel. Ich denke, es ist unverdächtig, Gerd Schröder zu loben, weil der ein Tänzer aus einem Vorort von Hannover jetzt im Moment nicht die höchsten Sympathiewerte genießt. Aber Rot-Grün hat damals richtig auf die Fresse bekommen dafür, dass sie den Irakkrieg nicht mitgemacht ja. haben. Von dem heute jeder weiß, die Weapons of Mass Destruction haben nie existiert. Doch, also es gibt offenbar politisch die Möglichkeit, Nein zu sagen. Helmut Kohl hat beim ersten Golfkrieg gesagt, Freunde, na klar, aber das kriege ich zu Hause nicht durch. Hier sind 7 Milliarden, macht mal. Hat sich rausgekauft. Also gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen nicht mitmachen. Ich würde mehr... Aber du möchtest Verfassungspatriot sein. Ich möchte Verfassungspatriot sein. Also erstens möchte ich die Verfassung in ihrem ursprünglichen Zustand haben, also ohne ausgehöhlten Artikel 16. Mit Asylrecht? Mit Asylrecht. Einmal Verfassung mit Asylrecht, bitte. Mit ohne Armee? Mit ohne Armee. Also in der am 25. Mai 1949 von Konrad Adenauer unterschriebenen und promulgierten. Nee, unterschrieben hat er am 8. Mai und gültig wurde sie 14 Tage danach am 25. Ich streue das nur mal ein. Ihr wisst es ja selber. Da war tatsächlich keine Armee drin, sondern nur das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Also die haben eine Verfassung gesagt, wir haben gar keine Armee, aber falls wir je eine haben, muss da keiner mitmachen. Das ist der Geist unserer Verfassung. Bin ich auch Patriot, ja klar. Das Unverletzlichkeit der Wohnung ist geschreddert. Also es gibt so einen rechtsformalen Anspruch, der heißt, wenn du immer noch eine Ausnahme und immer noch eine Ausnahme und aus einem klaren Satz werden zwei Seiten, dann ist es kein schönes Recht. Oft geht es einher damit, dass das, was im ersten Satz steht, politisch Verfolgte genießen Asylrecht, durch die ganzen Nachfolgenden komplett ausgehebelt wird. Ja. Wir sind Urverfassungspatrioten. Ja. Damit eigentlich die legitimen Nachfolger der Urburschenschaft. Für ein Deutschland in der Verfassung von 1949. Und da hat in Herrenchiemsee bei der verfassungsgebenden Versammlung, wo aufgrund des Umstandes, dass die von den Ländern nominiert worden waren, auch zwei KPD damals Abgeordnete drin waren. Der eine, Herr Reimann, gesagt, wir sind heute die Einzigen, die gegen diesen Verfassungsentwurf stimmen. Aber wir werden eines Tages die Einzigen sein, die diese Verfassung vor Ihnen, meine Damen und Herren, verteidigen. Ist das geil? Boah. Und wenn ich heute auf die Linkspartei gucke, ich mache das super, super ungern, weil die halt nirgendwo regierungsbeteiligt sind, auf Bundesebene waren und das nicht einlösen müssen. Also ich immer Angst habe, ist das nicht ein frommer Pazifismus? Ich habe ja von den ganzen Dekapisten gehört, na, das Atomkraftwerk in Greifswald, das ist gut, das gehört dem Volk. Also so, also wie das dann sich bewährt, weiß ich nicht. Aber ja, Respekt vor Herrn Reimann. Es ist ja auch eigentlich gar keine Verfassung, sondern es ist ein Grundgesetz, ja, das so lange gültig ist, bis Deutschland eine Verfassung hat. Das steht da auch drin, ne? Ist das Artikel 23? Ja. Bis es jeden Freien und Geheimen und Gleichen, also es war eigentlich gemeint, dass es hält bis zur Wiedervereinigung. Ja, da muss man dann natürlich auch immer aufpassen, wenn man jetzt sagt, Herr, Deutschland hat ja noch gar keine Verfassung, dass man jetzt nicht in den gleichen Fettnapf tritt, wie die Leute, die sagen, Deutschland ist immer noch unter fremder Besatzung. So dann kannst du mit André so und seinem Montagsdemo-Kumpel. Ja, ja, ja. Oder Xavier Naidoo. Das widerlegt aber doch auf eindrucksvolle und uns sympathisch erscheinende Weise den Claim, the Internet is for porn, weil die mindestens zweitwichtigste Funktion des Internets ist, das mühselige, beladene und direkt irre, die bisher einsam in der Provinz vor sich hin vegetierten, nun eine Möglichkeit haben, einander darüber zu verständigen, ich bin gar nicht alleine, da laufen ja noch andere rum. Diese ganzen Leute treffen sich jetzt zu sogenannten Montagsdemos und... Ja, Ken Jebsen, der wegen... ich glaube, ich habe immer gedacht... Der ist auch zu verschmort, um Antisemit zu sein. Der haut einfach alles raus, was in seinem Kopf die große Billardkugel durch ihr vor die Wand dullern in der gähnenden Leere so auslöst. Dann gibt es Jürgen Elsässer, der jahrelang konkret gemacht hat. Also diese eine inzwischen schon typische Horst-Mahler-Karriere von links außen nach rechts außen, aber immer auf dem Generalbass, der Amerikaner ist böse. Früher war er aus linker Perspektive böse und jetzt ist er aus rechtsnationaler Perspektive böse, weil eben unsere Souveränität beschnitten sei. Und drumherum aber auch Leute, die in Wittenberg ein deutsches Reich gegründet haben oder die bei den Chemtrails ziemlich genau wissen, was da für Wolken am Himmel oder ja, die sich den ganzen Tag von Bachblüten ernähren. Es ist ein ziemlich heterogenes Feld. Aber da fällt jede Verschwörungstheorie auf furchtbaren Boden. Furchtbarsten Boden. So furchtbar, dass man Steinmeier, als der ausrastete, weil die ihm dazwischen quäkten und er brüllte, sinngemäß, die SPD hat den Frieden erfunden und ihr müsst mich hier gar nicht Kriegstreiber nennen. Eine These, über die man diskutieren kann, fand ich ihn ziemlich geil. So, jetzt haben wir den Bekloppten auch noch kurz ans Schienbein getreten. Mhm. Jetzt können wir noch meinen Wunsch formulieren, ein Willy Brandt-Deutschland zu haben. Also ja, wie ich schon gesagt habe, so südlichstes Land Skandinaviens, irgendwie mal so ein bisschen Humanismus, bisschen Menschenfreundlichkeit hier reinbringen. Wenn das Haus des Nachbarn brennt, mache ich meine Türe auf, sagt man in Schweden. Wäre ja auch eine schöne Präambel für das Grundgesetz. Ja. Das fände ich geil, wenn im deutschen Grundgesetz stünde, wie man in Schweden sagt, doppelt. Ich mag das auch nicht, weiß nicht, weil die sind so einsam in ihren riesigen waldbestandenen Ländern, dass die, ob das eine Ursache ist. Also was man andererseits sagen muss, ich war halt jetzt schon zum Arbeiten in Schweden und in Dänemark. Deutschland ist ein bisschen strukturierter. Also wenn man da arbeiten muss und wenn es um irgendwas mit Organisation geht und sowas, da macht uns in Deutschland keiner was vor. Ich meine, wobei wir das haben in Deutschland auch auf die Spitze getrieben mit Organisation. Ja, aber dieses um 4 Uhr aufstehen, damit um 6 Uhr im Kiosk auch der Apfel liegt, diese Aufgabe haben wir den Türken delegiert. Ja. Also die sind ja deutscher als... Aber neben dem allseits weltweit beneideten Volksheim-Gedanken, also was so die schwedische Mischung aus Kapitalismus und Sozialismus war, die haben auch alle ihre rechtsradikalen Parteien gehabt und teils Dänemark auch mitregieren oder ja, zumindest rechtspopulistische gehabt und die trotzdem. Willy Brandt war da und wird schon wissen, warum. Ich finde den Gedanken eines Willy Brandt Deutschlands tatsächlich ganz schön so in seinem Gedenken. Wir sollen mehr trinken? Wir sollen nicht depressiv werden und hier irgendwie... Und Gitarre spielen, soll ich nochmal? Willy konnte Gitarre. Echt? Mhm. Es gibt zumindest ein Foto. Aber was Deutschland, und ich glaube, das drückt es ganz gut aus, was Deutschland dann zu Ehren von Willy Brandt fertiggebracht hat, ist einen nie öffnenden Flughafen nach ihm zu benennen. Da steckt doch Absicht hinter. Ja. Dieser Wovereit, der ist ja nur stinkig, dass Willy Brandt der größere regierende Bürgermeister war. Und Franz Josef Strauß sagt, seht ihr? Vielleicht sollte man den Flughafen für 2 Wochen anders nennen. Dann gibt es auf einmal irrsinnige Baufortschritte und dann ist er fertig und sagt man, Edgeberg heißt doch Willy Brandt. Helmut-Kohl-Flughafen. Es gab ja Zeiten, da wurde Brandt im Bundestag entgegengerufen, Helmut Frahm, weil Brandt ja schon als Sozialist auffällig geworden war und aus Deutschland fliehen musste während der Nazi-Zeit und diesen Namen angenommen hat. Und das wurde tatsächlich im rechten Flügel der Union und nicht nur da, auch bei der FDP, als Vaterlandsverrat verkauft. Also man wollte den politischen Gegner Brandt angreifen, indem man sagt, nee, wir sind ja hier geblieben und haben schön, also Erich Mende, FDP-Vorsitzender, ist in der Wehrmacht bis zum Ritterkreuz gebracht. Da war der Führer mal zufrieden. Und dieser Brandt heißt ja gar nicht Brandt, sondern die AfD könnte dafür plädieren, dass der Flughafen nur von Deutschen gebaut wird, Gäste aus Rumänien da nicht landen dürfen und dass der Helmut-Frahm-Flughafen heißt. Also da ist doch Potenzial liegen geblieben, was die Union in den letzten Jahrzehnten wegen ihrer Annäherung zur Mitte hat liegen lassen. Helmut-Frahm nicht? Ich kann das nachschlagen. Soll ich? Ich müsste jetzt echt zum Lexikon gehen. Soll ich das machen? Ich habe auch so ein moderneres Gerät. Da bin ich schneller. Los! Top, lieber. Ist das spannend, liebe Freunde. So, ich bin vom Bücherregal zurück und OPQ Brandt, da ist er. Ich hab ihn, kann's aufgeben. Ich hab das Foto, ehrlich gesagt. Der Text ist auf der nächsten Seite. Herbert Frahm. Oh, ist das mies. Das hast du jetzt aus meinem Lexikon vorgelesen. Guck mal, hier ist das Foto von Willy Brandt. Auf Seite 93 und auf Seite 97 ist der Text. Herbert Ernst Karl Frahm. Herbert Ernst Karl, na da kann wohl dein Talmi-Gerät aus China nicht mitliegen. Und wo ich gerade am Bücherregal bin, komme ich nochmal an meiner Gitarre vorbei. Und dann können wir eigentlich die heutige Show auch beenden, oder? Ja, okay. Ich würde sagen, hit it. Schön schief, ne? Wir danken Peter Urban, der für uns die Zwischentexte gesprochen hat. Wir freuen uns über Besuche auf facebook.com/luckyundfred. Dort könnt ihr uns Fragen, Anregungen und Vorschläge posten. Wir sind auf Twitter zu finden, ich unter Einheinser, Herr Küppersbusch und seine Firma unter probono.tv. Ohne Punkt. Jetzt Moll. Und auf YouTube. Auf YouTube sind wir auch mit Pro Bono TV und es geht die Sonne wieder auf, wieder nur Harmonie. In den Videos und Lucky, du warst toll! The answer, my friend, is blowing in the wind. Lucky! Hat Spaß gemacht, danke dir. Das war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lucky und Fried. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.